Kapitel 13 – Pläne für den Sommer. Der Theaterdirektor war sehr erleichtert, dass er jetzt wusste, wer der Dieb im Theater war. Er rief Tims Großmutter an, um sie darüber zu informieren. »Es tut mir wirklich so leid, dass Ihre Kette in meinem Theater gestohlen wurde und dass Sie die Vorstellung nicht komplett sehen konnten. Zum Glück hat Ihr Enkel die Diebin über das Internet gefunden, sodass Sie Ihre Kette zurückbekommen können.« Brigitte Sandmann war immer die Hauptfigur in allen Theaterstücken. Als der Theaterdirektor ihr mitgeteilt hatte, dass sie die Rolle der Margarete nicht bekommen sollte, war sie sehr enttäuscht, traurig und wütend. Und dann hat sie überlegt, dass sie bei allen Faustaufführungen zeigen wird, dass es am Theater ein Problem gibt. Und dann hat sie immer etwas gestohlen, sagte der Polizist. Wenn sie die Hauptrolle gespielt hätte, wäre kein Schmuck gestohlen worden, erklärte der Theaterdirektor. Lieber Tim, vielen Dank noch einmal für deine Hilfe, sagte der Kommissar. Ohne dich hätten wir die Kette nicht gefunden. Auch ich möchte mich sehr bei dir bedanken, lieber Tim. Es ist für das Theater sehr wichtig, dass die Menschen gerne zu uns kommen und keine Angst vor Schmuckdieben haben. Ich würde dir gerne eine Freude machen. Hast du eine Idee, was für dich interessant sein könnte? Fragte der Theaterdirektor. Vielleicht ein Exklusivinterview mit unseren Schauspielern? Ein Interview wäre super. Ich muss nämlich ein Referat über Goethe in Weimar vorbereiten, sagte Tim. Das ist kein Problem. Wir arrangieren für dich ein Interview mit allen Schauspielern, die im Faust mitgespielt haben. Vielen Dank. Hast du auch schon einmal Theater gespielt? Wollte der Theaterdirektor wissen. Ja, ich spiele in der Theater AG in meiner Schule. Dann habe ich noch eine Idee. Würdest du gerne ein Praktikum in unserem Theater machen? Dann könntest du in einem Theaterstück eine kleine Rolle spielen. Wirklich? Das ist ja super! Tim war begeistert. Die Familienfeier war zu Ende. Alle trafen sich noch einmal in einem Café. Oma, wir haben da noch etwas für euch, sagte Lisa und überreichte den Großeltern ein kleines Päckchen. Dann werde ich mal nachsehen, was das für eine Überraschung ist, sagte die Großmutter. Sieh mal, Hans-Georg, wie schön, sagte sie mit Tränen in den Augen, als sie das Taschentuch von der Wartburg und den kleinen Esel auspackte. Kurze Zeit später verabschiedeten sich alle. »Kommt gut nach Hause, gute Fahrt«, sagte der Großvater. »Und im Sommer treffen wir uns wieder hier, ja?« schlug Oma Katharina vor. Es war ein schönes Fest. Es war aufregend und spannend. Tim hätte nie gedacht, dass es in Weimar so interessant sein könnte. Er schrieb natürlich sofort eine SMS an seinen Freund Christian. Im nächsten Sommer würde er seinen Laptop auch wieder mitnehmen. Es war sehr hilfreich gewesen bei der Suche nach dem Schmuckdieb. Und wenn er sein Praktikum im Theater machen würde, hätte er sicher noch viel mehr zu erzählen.